La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Wohin führst du Weg nur? Wohin führst du mich? O holde Prinzessin, bin ich so ledig. Ach wenn doch du edler Regent, zum Herz der Prinzessin das Passwort ich fänd. Nun ich hab ja Angst vor gar keinem und so. Ach, könnt ich doch tapfer für ihn kämpfen froh. Nun, ich hab ja Angst vor gar keinem und so. Ich bin ja ein Held, ja, ich kämpfe.